Zungen, die sich verteilten und auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns, und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er: Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu, diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Vielen Dank. Mein Name ist Stefan Puß und ich bin einer der Leiter von Nordstern. Und was ein cooler Text. Ich stelle mal eine Frage. Was denkst du über Kirche? Was ist das, was du antworten würdest, wenn dich jemand fragen würde, so irgendein Reporter in der Stadt? Ich meine, meistens gehen wir hier in Frankfurt diesen Leuten ja aus dem Weg, die so ein HR-Info-Ding haben und dann, nee, lieber nicht. Aber wenn dich mal jemand erwischen würde und fragen würde, was denken Sie über Kirche? Was würdest du antworten? Ich glaube, dass die Antworten ganz unterschiedlich sind. Ich habe heute mal so ein bisschen gelesen, verschiedene Sachen im Internet und verschiedene Zitate. Und ich habe herausgefunden, dass zum Beispiel einer der berühmtesten Bürger unserer Stadt, nämlich der gute Goethe, gar nicht so begeistert war von Kirche. So manche Sachen, die er so da gesagt hat und die er aufgeschrieben hat über Kirche, die sind ein bisschen schwierig. Also ich glaube, er war nicht so begeistert von dem Konzept, dass es da Leute gibt, die wichtige Gewänder tragen und die sich die große, wichtige Position eine haben und die irgendwie in Kirche so sind. Das hat ihm nicht so gepasst. Also er hat seine Zitate, könnte man so ein bisschen zusammenfassen als, nee, Kirche, also das ist eigentlich eher was ich nicht so brauche. Lass mal besser. Und ich glaube, so gäbe es viele Leute, die ähnlich reagieren würden heute. Und ich finde diese Frage ziemlich interessant. Ehrlich gesagt, sogar in der ganzen Zeit, bevor wir Nordstern so richtig angefangen haben, habe ich diese Frage ziemlich vielen Leuten gestellt. Und habe immer so gefragt, wenn wir jetzt eine neue Kirche anfangen, das war für die meisten Leute immer ein bisschen merkwürdig, dass man sowas macht. Wenn man aber so eine Kirche neu anfängt, wie müsste sie denn sein, dass sie dir gefällt? Also wie müsste Kirche so sein, dass sie für dich relevant wäre und interessant wäre? Und es gibt Leute, den ich gesprochen habe, die dann aber auch sagen, ja, eigentlich so diese ganze Institution, das brauche ich nicht so, aber das, worum es in Kirche geht, das finde ich eigentlich ziemlich interessant. Und es wäre vielleicht sogar für mich ganz gut, wenn ich mich damit mehr beschäftigen würde. Also was denken Menschen über Kirche? Wenn man denjenigen fragen würde, der im Moment so die Person ist, wo wir eine ganze Reihe zu machen, Petrus, einer der engsten Freunde von Jesus selbst. Also wenn er heute wiederkommen würde und man würde ihn diese Frage stellen, so ein HR-Info-Reporter würde ihn mal erwischen und würde ihn fragen, was denkst du eigentlich über Kirche? Dann wäre er wahrscheinlich ziemlich begeistert. Und es wäre ziemlich interessant, so ein bisschen rauszufinden, was er über Kirche gedacht hat. Und vielleicht wäre es auch ganz interessant, seine Reaktion zu sehen auf Menschen, die heute so Gedanken haben über Kirche und die auch so ihre Probleme mit Kirche haben und wo ich auch sagen würde, berechtigte Probleme. Ich kann viele Menschen wirklich verstehen, die sagen, also mit Kirche, weiß ich nicht, zieht mich nicht so an, würde ich jetzt nicht so unbedingt immer hingehen. Und ich glaube, dass Petrus da ganz interessante Gedanken hätte. Und ich würde mich interessieren, was er so für ein Feedback hat. Ich glaube, was er sagen würde, wäre, dass es für ihn wichtig ist, einen Unterschied zu machen zwischen dem, wie Kirche vielleicht manchmal ist, auch damals vielleicht schon war, aber noch viel mehr auch geworden ist, was Menschen draus gemacht haben sozusagen, und dem, wie sie ursprünglich gedacht war. Und er würde vielleicht sagen, Leute, um wirklich über Kirche sich eine Meinung zu bilden, sollte man zurückgucken zu dem Moment, als Kirche damals angefangen hat. Zu der ursprünglichen Idee, zu dem, was eigentlich so der Kerngedanke oder der Startmoment, der Geburtstag vielleicht sogar von Kirche war. Und das ist genau diese Geschichte, die eben vorgelesen wurde. Und ich möchte euch einladen, mit reinzugucken in diesen Text und in das, was da steht, um so ein bisschen sich, dass wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich das, worum es, was ist Kirche? Was ist das Einzigartige daran? Denn Kirche ist seit der Zeit, wo Petrus sie damals gegründet hat. Petrus war derjenige, der das mit angefangen hat. Die allererste Kirche in diesen 2000 Jahren auch enorm gewachsen. Man gibt sie mittlerweile, gibt es sie überall auf der ganzen Welt. Und es gibt heute mehr als jemals zuvor Menschen, die zu dieser Kirche gehören. Also irgendwas muss doch da dran sein. Also lasst uns mal da reingucken. Ich würde sagen, wir stellen uns drei Fragen, oder Petrus würde vielleicht sagen, es gibt drei Fragen, die du dir stellen musst. Erstens, wie hat das alles angefangen? Zweitens, was war eigentlich so diese Idee oder der Traum ganz am Anfang? Und drittens, was ist so der Kerngedanke da drin? Also, wie hat das angefangen? Was ist der Traum von Kirche? Und was ist der Kerngedanke? Wie hat alles angefangen? Also, wenn ihr euch die Situation in Vers 1 mal anguckt, da steht so, schließlich kam das Pfingstfest und auch an diesem Tag waren sie alle wieder an einem Ort versammelt. Es gab so eine Gruppe von Leuten, die mit Jesus zusammen gewesen waren, als er hier auf dieser Erde war und die das alles miterlebt hatten und zu denen gehörte eben auch dieser Petrus. Er war mit Jesus 3 Jahre unterwegs gewesen. Diese ganzen Geschichten haben wir in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen behandelt in dieser Reihe über Petrus. Und dieser Jesus hatte immer wieder gesagt, dass er, nämlich Petrus, eines Tages dann der Leiter von Kirche sein würde. Er hat ihn darauf vorbereitet. Und dann war Jesus gestorben, auferstanden. Diese ganze Geschichte, die wir jetzt auch in den letzten Wochen gefeiert haben mit Ostern und Karfreitag und Auferstehung und so. Und dann gab es noch ein paar Begegnungen mit diesem auferstandenen Jesus. Und dann ungefähr 40 Tage später ist Jesus dann in den Himmel gefahren. Also er ist zurück zu seinem Vater gegangen. Das ist das, was wir an dem Feiertag Himmelfahrt, der jetzt bald kommt, feiern. Und dann, ungefähr eine Woche später, war diese Situation. Das heißt, diese Leute, die damals mit Jesus so zusammen waren, die hatten sich irgendwie getroffen. Jesus hatte ihnen gesagt, bleibt schön zusammen und es wird was passieren. Ich werde noch, da wird noch was passieren, was Besonderes. Und darauf wartet. Und dann geht's richtig los. Also saßen die wahrscheinlich täglich irgendwie zusammen und haben irgendwie gewartet auf das, was dann passieren würde. Kann man sich kaum vorstellen, weil wir kennen die Geschichte ja schon von hinten. Also die wussten nicht, was passieren wird und haben einfach gewartet. Mal gucken, ob es heute passiert, mal gucken, ob es morgen passiert, mal sehen. Aber es hat gar nicht so lange gedauert. Nämlich dann ungefähr eine Woche später ist dann das passiert, was dann hier ab Vers 2 steht. Nämlich, dass auf einmal es ein lautes Brausen gab, vom Himmel her ein Rauschen, wie so ein gewaltiger Sturm. Das ganze Haus, in dem sie waren, wurde irgendwie, war auf einmal voller Rauch und Nebel und irgendwie hat die Erde gewackelt und auf einmal kamen so kleine, fast wie feurige kleine Flammen und kamen auf die einzelnen Leute, die dort zusammen waren und gingen irgendwie auf die drauf, in die Reihen, Bisschen schräg, sich das so vorzustellen, wie das gewesen ist. War wahrscheinlich auch für die, die dabei waren, ein bisschen merkwürdig. Also ich stelle mir das immer so vor, wenn da so eine, was kommt, man denkt so, was passiert jetzt da mit mir? Und das war aber auf jeden Fall ein Moment, der für die, alle die, die dabei waren, hinterher vollkommen positiv war. Also es war ein bisschen merkwürdig vielleicht, aber auf jeden Fall etwas, was sie stark verändert hat. Und das war etwas, war ein Moment, wo man rückwirkend sagen würde, das war das Kommen des Heiligen Geistes. Das war Pfingsten, das war der Moment, wo Gott durch seinen Geist gekommen ist und dann Menschen diesen Heiligen Geist bekommen haben. Was ist dieser Heilige Geist? Also ganz oft kriegt man das vielleicht in Kirche mit, so wenn man Kirche ein bisschen kennt, dass es immer darum geht, dass es da so diesen Vater, den Sohn und den Heiligen Geist gibt. Und diese drei zusammen ergeben die Dreieinigkeit Gottes. Ein ganz spannendes Konzept oder ganz spannende Sache, was das so bedeutet. Da haben wir auch schon mal hier drüber gesprochen im Gottesdienst. Ich will da heute nicht zu tief einsteigen, aber auf jeden Fall könnte man sagen, der Heilige Geist ist ein Teil Gottes oder man könnte sagen, es ist so die Kraft Gottes, der Geist Gottes, der aber nicht bei Gott alleine so bleibt, sondern der tatsächlich sichtbar in Form von diesen feurigen Zungen eben auf die Menschen draufgekommen ist. Und ich finde das ehrlich gesagt ziemlich interessant. Da könnte man jetzt theologisch lange drüber reden, das will ich gar nicht. Aber ich finde das eine ziemlich interessante Idee. Wenn man sich überlegt, so diese Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Wir. Normalerweise in Religionen ist das so, dass Gott quasi sagt, ich bin hier, ich bin mächtig, ich bin der große Starke und ich erwarte von euch, dass ihr quasi aus eigener Kraft selbst es irgendwie schafft zu mir hin. Also ich sage euch zum Beispiel, wie ihr euch verhalten sollt und dann könnt ihr euch kräftig anstrengen aus eigener Kraft und ihr macht, wenn ihr mir gefällt, dann segne ich euch, dann erhöre ich eure Gebete, dann lasse ich euch in meinen Himmel oder irgendwie so etwas. Normalerweise funktioniert Religion so, aus eigener Kraft, dass irgendeine Gott, das ist fast in allen Religionen der Welt so, dass man sagt, du musst dich anstrengen, du musst was leisten, du musst was tun. Und ich finde diese Idee vom Heiligen Geist, so schräg wie vielleicht diese Idee oder dieses Bild mit diesen Feuerzungen und so weiter ist, ziemlich interessant, weil sie sagt eigentlich genau was anderes. Sie sagt, dass Gott mit all seiner Macht und Kraft nicht einfach da oben ist und wir aus eigener Kraft uns irgendwie zu ihm hinbewegen müssen. Und wenn wir es nicht machen, dann benutzt er seine Kraft, um uns irgendwie zu richten oder irgendwie sowas. Sondern es sagt, dass Gott eigentlich mit seiner ganzen Kraft zu uns kommt und uns hilft eigentlich. Also in uns hineinkommt. Also, und das ist eher eine andere Idee. Das ist so beschenkend. Oh, ich habe hier eine ganz tolle Handschrift heute. Also nicht fordernd. Das wäre das hier. Fordernd wäre, so ihr lieben Menschen, jetzt nutzt mal eure eigene ganze Kraft und bewegt euch mal kräftig auf mich euch zu. Sondern der christliche Glaube beinhaltet diese Idee, dass Gottes Geist in uns Menschen hineinkommt, um mit uns Gemeinschaft zu haben und um uns dann auf ihn auszurichten. Und das ist ein ganz anderes Konzept von Glauben. Denn es ist nicht etwas, was wir machen müssen, damit wir Gott gefallen, sondern es ist etwas, was Gott tut durch uns. Und der Heilige Geist ist quasi die Kraft Gottes, die in uns hineinkommt, um verschiedene Sachen zu bewirken. Was bewirkt denn der Heilige Geist? Also wenn wir jetzt wirklich daran glauben, Stefan, okay, ich habe jetzt verstanden, dass du denkst, dass der Heilige Geist in uns hineinkommt und da Sachen bewirkt. Aber was ist es denn jetzt? Das Erste, was der Heilige Geist in uns bewirkt, ist Glauben. Das ist nicht etwas, was wir selber machen müssen. Natürlich ist es was, was wir auch machen, aber es ist etwas, wo Gott uns hilft, wo Gott uns Kraft dafür gibt. Ich habe manchmal so den Eindruck bei mir selber, dass der Heilige Geist wie so ein Schlüssel ist, der in mich hineinkommen muss, damit sich das alles mir erschließt, die Dinge, die im Glauben sind. Ich kann das gar nicht so selber. Und ich denke auch oft so, Menschen, die sagen, ich kann da nicht dran glauben, an das, worum es in eurem christlichen Glauben geht, das kann ich total verstehen, weil das sind auch, ehrlich gesagt, ganz schön unglaubliche Dinge, die dort zu glauben sind. Und es kommt mir manchmal so vor, als wären wir Menschen wie so ein Schließzylinder und es braucht irgendwie den Heiligen Geist wie so ein Schlüssel da rein, damit das alles Sinn macht und damit man dann irgendwie, jetzt, ja. Und ohne den dreht sich da nichts, ohne den bewegt sich da nichts. Und ich glaube, der Heilige Geist, das Erste, was er tut, ist, er bewirkt Glauben. Das Zweite, könnte man sagen, ist, er gibt uns Kraft. Also da, wo wir schwach sind, da gibt er Kraft. Da, wo wir nicht mehr können, da kommt Gottes Kraft in uns hinein. Und der Heilige Geist in uns ist eine Quelle von Kraft für alle möglichen Dinge im Leben. Und ich glaube, ohne ihn sind wir irgendwie kraftlos in vielen Bereichen unseres Lebens. Das Dritte ist Leitung. Also er hilft uns. Er spricht zu uns. Ich kenne Menschen, die das als eine Art Stimme beschreiben, die sie manchmal fast verbal hören. Da gibt es ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie der Geist Gottes das macht, zu Menschen sprechen. Also wir werden demnächst die Predigtreihe, die nach dieser Reihe kommt, die beschäftigt sich genau mit dieser Frage, wie begegnen Menschen, wie hören Menschen denn jetzt unterschiedlich auf Gott oder wo sind auch unterschiedliche Typen. Aber ich würde mal behaupten, wenn Gott uns Menschen erfunden hat, dann weiß er auch, wie er uns jeden Einzelnen ansprechen kann, der kriegt das schon hin. Und ich kenne da abgefahrene Geschichten von Menschen, die es ganz unterschiedlich erleben, aber Gott, der Heilige Geist spricht zu uns und er leitet uns. Das nächste ist, er gibt uns besondere Gaben. Also es gibt Dinge, da haben wir vor ein paar Wochen hier drüber gesprochen, wo, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann kommen da bestimmte Dinge, bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Gaben, die von ihm kommen, die er mitbringt und die er uns schenkt, die wir ohne ihn nicht hätten und die wir dann zu unserem Wohl, zum Wohl von anderen und zu Gottes Ehre einsetzen können. Das nächste ist, er schenkt uns Trost und Freude. Jesus Christus selber hat einmal zu den Jüngern gesagt, dass irgendwann dieser Heilige Geist kommen wird und er hat ihn genannt den Tröster. Also jemanden, der in unser Leben hineinkommt, was so voller Schwierigkeiten und Probleme ist und innerer Kämpfe und äußerer Kämpfe. Und der Heilige Geist, wenn er in unser Leben kommt, dann bewirkt das irgendwie Trost, Frieden, Ruhe, Freude. Das nächste ist auch Veränderung. Da, wo der Heilige Geist in unser Leben kommt, da wird sich auch was verändern. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass das eben nicht etwas ist, was Gott einfach nur von uns fordert. So der Moralische zum Beispiel. Ne? Also wenn ich jemand bin, der große Schwierigkeiten damit hat, irgendwie freundlich zu anderen Menschen zu sein und wahrscheinlich wäre Gott dafür, dass wir freundlich miteinander sind, aber aus irgendwelchen Gründen, vielleicht wegen meiner Vergangenheit oder wie, fällt mir das schwer. Normalerweise würde Religion dann sagen, so mein lieber Stefan, jetzt streng dich kräftig an, dass du endlich freundlicher bist. Ja? Und wir stellen so ein paar Gebote auf als Religion und dann sagen wir noch, wenn du es nicht bist, ne, dann wird Gott dich hinterher dafür strafen oder so. Und jetzt streng dich kräftig an, aus eigener Kraft. Die Idee vom Heiligen Geist ist, dass er in uns kommt und dass er Dinge sogar verändert. Das ist Gottes Kraft in uns, natürlich mit uns zusammen. Es ist nicht, was einfach einmal passiert wie so eine Marionette, sondern das ist etwas, was der Heilige Geist mit uns zusammen bewirkt. Aber er bewirkt Veränderungen in uns. Und er beruft und beauftragt uns. Also der Heilige Geist schenkt so etwas wie Bestimmung, wie Sinn. Und es gibt sogar Momente, wo diese übernatürliche Kraft des Geistes Gottes sogar Wunder bewirken kann. Also wirklich, wo man dann sagen kann, da passiert durch so jemanden, der den Heiligen Geist in sich hat, etwas Übernatürliches. Das sind so einige Aspekte, aber der Grundunterschied, den ich hier zeigen möchte, ist, diese Idee hier, die normalerweise religiös genannt wird, das ist so dieses Konzept, dass wir alle diese Dinge für Gott tun müssen. Das ist normalerweise Religion. Dass wir all das hier, Glauben, Kraft, Leistung und sowas alles für ihn aus eigener Kraft kriegen müssen. Aber das, was der Heilige Geist, was Pfingsten eigentlich zeigt, ist, dass das nicht die Idee von Kirche ist, sondern dass es hier ein Miteinander gibt. Dass wir nicht für Gott glauben, leisten, tun und so machen müssen, sondern mit ihm zusammen. Und dass das passiert, ist die Kraft Gottes in uns. Und das hat damals an Pfingsten angefangen. Und das ist die das ist so, wie Kirche angefangen hat. Dass Gott im Prinzip gesagt hat, ich erwarte jetzt nicht einfach von euch, dass ihr das alles macht, sondern ich komme und dann fangen wir zusammen was an. Und das wurde dann Kirche. Ohne dieses Wirken des Heiligen Geistes wäre der Glaube auch nur eine weitere Religion, die von uns viel verlangt. Dann könnte man vielleicht sagen, okay, da war nicht nur Gott, sondern da ist auch noch Jesus auf diese Welt gekommen und hat viele gute Sachen für uns gemacht, aber jetzt müsst ihr alle euch kräftig anstrengen und daran glauben und was Gutes tun und das weiterverbreiten und so weiter. Aber mit dem Heiligen Geist ist, glaube ich, der christliche Glaube eine tatsächliche gute Nachricht. Ohne ihn wäre es nicht. Aber mit ihm ist er eine gute Nachricht, weil es ist nicht einfach nur etwas, was etwas von uns fordert, sondern was uns beschenken und mit einbeziehen will. Das ist etwas, was wir mit Gott machen. Ich habe mir so überlegt, womit kann ich den Heiligen Geist vergleichen? Ich glaube, es ist so ein bisschen wie bei Star Wars. Ich weiß nicht, wer von euch Star Wars guckt oder geguckt hat. Also bei Star Wars ist es ja so ein bisschen ähnlich wie bei Kirche. Es gibt Leute, die hassen das und es gibt Leute, die lieben das. Ich weiß nicht, ob ihr Star Wars mögt oder nicht, aber wie auch immer, ich nehme an, diejenigen, die ihr Star Wars liebt und deshalb geguckt habt und diejenigen, die es nicht mögt und deshalb auch geguckt habt, ihr wisst wahrscheinlich, dass diese Idee bei Star Wars ist, dass es da so diese Macht gibt. Also ne, so die Macht, die irgendwie in allem ist und dann kommt ja irgendwann dieser Luke Skywalker, dieser junge Mann zu diesem Oberguru, dem Yoda, dem kleinen grünen Männchen. Und der bringt ihm dann irgendwo in so einem Sumpf auf so einem entfernten Planeten alles Mögliche bei. Und das, was er immer wieder sagt, ist, du musst dich mit dieser Macht vertraut machen. Du musst sie zu deinem Eigen machen, du musst es lernen. Und das ist in so einer Fantasy-Welt, die quasi durchdrungen ist von der Macht, eigentlich ein ziemlich religiöses Konzept, was sich natürlich ganz deutlich vom Heiligen Geist unterscheidet in dem Punkt, dass die Macht etwas vollkommen Unpersönliches ist. Sie ist irgendwie überall in allem. Die Idee von Heiligen Geist ist, dass sie eine persönliche, dass es eine Person Gottes ist, die eine Idee und ein Wirken hat. Aber es ist so eine Kraft, die irgendwie in uns allen ist, die wir an ihn glauben und mit der wir uns auch vertraut machen müssen. Und zum Glück müssen wir nicht zu irgendeinem grünen Männchen pilgern und dann lernen, wie wir uns mit der Macht vertraut machen und irgendwelche Laserschwerter nehmen und durch die Welt fliegen, durch die Galaxie fliegen, sondern die Kraft Gottes ist in Form des Heiligen Geistes hier auf diesen Planeten gekommen und ist zu uns gekommen und wird sich in uns ausbreiten, wenn wir ihr vertrauen, wenn wir Gott vertrauen, dass er das in uns beginnt. Ich weiß nicht, wenn du jemand bist, der schon lange an Jesus glaubt und sagt, ich bin so jemand, der sich als Christ bezeichnen würde, dann kannst du darauf vertrauen, dass der Heilige Geist in dir ist. Weil Gott schenkt ihn jedem Menschen, der an ihn glaubt. Und das ist einmal ganz am Anfang mit diesen Feuerzungen passiert. Das passiert jetzt nicht bei jedem, der das wieder. Das war eine einmalige Sache damals. Und es wäre schade, es wäre ganz witzig, ja. Wenn man jedes Mal so sieht, ja. Aber das ist etwas, was mit jedem, das hat er versprochen, dass er jedem den Heiligen Geist gibt, der auf ihn vertraut. Das ist genau das, was Paulus ja hier in diesem Text auch sagt. Ganz am Ende sagt er dann, dass wenn wir an ihn glauben, in Vers 38, dass er dann unsere Sünden vergibt und dass wir dann die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Wenn du jemand bist, der sagt, also mit diesem ganzen christlichen Glauben, das weiß ich noch nicht so richtig und ich erlebe sowas auch eigentlich noch gar nicht, dann will ich dir Mut machen zu sagen, ja dann vertrau darauf oder hab keine Angst davor oder das in gewissem Sinne würde ich sagen, das kann man nur erleben, das kann man kaum beschreiben, was das alles bedeutet. Ich habe es ein bisschen versucht, aber dann merkst du vielleicht, dass diese Idee mit dem Schlüssel für dich vielleicht passt. Dass du irgendwie merkst, das sind so viele Dinge, die diese Menschen, die glauben, irgendwie erleben und ich sehe das, aber für mich passt das irgendwie noch nicht. Dann lade ich dich ein, sprich dieses Gebet zu Gott und sag, ich will das auch erleben. Komm mit deinem Geist in mich und Steck den Schlüssel rein und mach. Hilf mir vielleicht bei diesem allerersten Punkt. Weil allein den kriege ich ja noch nicht mal hin. Hilf mir zu glauben. Punkt, genau. Das war also die Geburtsstunde von Kirche. Und wenn du zu dem Punkt Fragen hast, genau deshalb, weil ich könnte noch ganz viel über den Heiligen Geist und Theologie und so weiter reden, aber das will ich gar nicht zeitlich. Aber wenn es irgendeine Frage gibt zu dem Punkt, dann ermutige ich dich, nimm den Zettel, schreib die Frage drauf und wir haben nachher noch ein paar Minuten Zeit, um das zu beantworten. Das war also die Geburtsstunde. Wenn das damals so der Anfang war, was war dann jetzt aber so die Idee oder der Traum von Kirche, der damit entfällt? Was war so das Ziel Gottes? Warum hat Gott das eigentlich gemacht, diesen Geist gegeben? Was war die Idee mit Kirche? Petrus, der hier kräftig beteiligt ist in dieser Geschichte, würde wahrscheinlich sagen, die Idee war, dass jeder mit dabei sein kann. Ohne Grenzen. Alle Türen stehen offen. Was ist dann passiert? Wenn ihr reingucken wollt in Vers 5 und folgenden, oder Vers 4 steht ja dann, dass diese Leute, die damals schon in Jesus glaubten und dann diese feurigen Zungen auf sie drauf, also den Heiligen Geist bekommen haben, fingen dann an zu predigen. Und weil gerade ein großes Fest in Jerusalem war, wo ganz viele Leute nach Jerusalem gekommen waren, waren da auch viele Leute aus aller Herren Länder. Und dann haben diese Jungs wie Petrus angefangen zu reden. Und auf einmal haben die Leute, die da waren, gemerkt, wir verstehen die ja. Also wir hören die jetzt in unserer Sprache reden. Das heißt, es hat einen besonderen Moment gegeben, ein besonderes einzigartiges Wunder, was es so in der Bibel später auch nicht wieder gegeben hat. Nämlich, dass so Leute wie Petrus, die vielleicht, also die sprachen auf jeden Fall Aramäisch und vielleicht auch Griechisch, auf einmal Sprachen sprechen konnten, die sie gar nicht gelernt hatten. Und ihr seht dann da in Vers 7 steht dann, fassungslos riefen sie, wer sind denn diese Gallier, die hier reden? Das ist eine andere Geschichte. Wer sind denn diese Galiläer, die hier reden? Wir hören sie doch alle in unserer Muttersprache reden. Und dann kommt eine lange Liste, ne? Pater, Meder, Elamiter und so weiter. Und da steht dann quasi, da waren ganz viele Leute aus unterschiedlichsten Nationen in dieser Stadt. Und auf einmal hörten die alle, die in ihren Sprachen reden. Also Gott hat dort ein besonderes Sprachwunder geschenkt. Und ich glaube, dass er damit etwas zeigen wollte, nämlich über die Idee, die er von Kirche hat. Ich glaube, dass Gott diesen Moment des Kommens des Heiligen Geistes mit diesem Wunder gekennzeichnet hat, um ein Signal zu setzen dafür, was seine Vision für Kirche ist. Dass nämlich Kirche nicht etwas ist für so ein paar Menschen, die zu einem bestimmten Volk gehören, die zu einer bestimmten sozialen Gruppe gehören, die vielleicht alle schlau sind, die alle zu einer gleichen sozialen Schicht gehören und alle so irgendwie ganz ähnlich sind. Sondern dass Gott mit Kirche den grundsätzlich von Anfang an Gedanken hatte, dass Kirche offen ist und dass Kirche eigentlich sogar hingehört zu allen Menschen, aller Sprachen, aller Arten und Weisen. Dass es eben nicht etwas ist, was nur einem bestimmten exklusiven Kreis vorbehalten ist. Dass Kirche, wie es im Moment dieses Jahr in unserem ganzen Gemeindekirchenbund heißt, dass Kirche nämlich bunte Kirche ist. Also dass Kirche bedeutet, dass da Menschen dazugehören aus allen Nationen, aus allen sozialen Schichten, aus allen Hintergründen, aus ganz egal, ob reich oder arm, ob gebildet oder nicht so gebildet, ob Männer oder Frauen, ob alt oder jung, ganz egal. Kirche ist die Idee, dass es nicht nur eine bestimmte Art von Leuten sind. Und ich glaube manchmal, also gerade in einer Stadt wie Frankfurt, wo wir sind die internationalste, diverseste Stadt überhaupt in Deutschland. Und wir erleben schon als Stadt, dass das eigentlich ganz toll ist. Also wenn man durchs Bahnhofsviertel läuft oder durch andere Gegenden, ich genieße es total, dass es so unterschiedlich ist. Und die Idee von Gott war, dass Kirche eben nicht ist, dass da weiße Menschen aus der Mittelschicht mit deutschem Hintergrund und einem bestimmten Verhaltenskodex und auch einer bestimmten Kleiderordnung zusammensitzen und so tun, als wäre Kirche nur für solche Leute da. Vielleicht fühlt sich Kirche manchmal so an, weil Menschen etwas daraus gemacht haben, was eigentlich nicht so im ursprünglichen Gedanken dieses Traums war. Aber eigentlich ist Kirche so gedacht, dass sie ganz unterschiedlich ist. Ich fand das letzte Woche ganz toll. Ich habe letzte Woche, als wir hier im Nordstern-Gottesdienst saßen, da drüben gesessen und ich habe so beim letzten Lied mal so durch die Reihen geguckt und ich habe gemerkt, 2/3 der Leute, die letzte Woche im Gottesdienst waren, waren entweder Menschen, die nicht deutsche Nationalität hatten oder waren Kinder von Menschen, die nicht aus Deutschland kamen. Also ganz international. Also wenn man diese Frage stellt, wenn man diese Idee hier verfolgt, dass es eine Kirche eine Sache ist aus allen Nationen, dann ist das etwas, was wir erleben schon bei Nordstern, obwohl wir so eine kleine Kirche sind. Und ich fand das richtig schön. Kirche kann niemals sein, dass sie eine Tür zumacht, wo jemand anders ist. Kirche kann niemals sein, dass sie einen Riegel vorschiebt, wo jemand aus einem anderen Land kommt, aus eine andere Sprache spricht, anders aussieht, anders ist. Da kann Kirche niemals sagen, du gehörst hier nicht da rein. Sondern Kirche muss eigentlich nicht nur die Tür aufmachen, sondern immer durch diese Tür durchgehen und sagen, du kannst auch hier rein, du bist hier auch willkommen. Wir wollen hier alle haben. Wenn das der Traum Gottes ist von Kirche, dass alle dazugehören, dass nicht nur ein Volk oder so ist, sondern alle, was ist denn jetzt, was ist der Inhalt, was ist der Kern, der dazu führt? Was ist mittendrin, was ist die Botschaft, die das bewirken soll? Wenn man jetzt guckt, was dann passiert ist, Petrus hat ja dann angefangen zu predigen, ab Vers 14, wenn ihr da reingucken wollt, steht dann, jetzt trat Petrus zusammen mit den anderen 11 Aposteln vor die Menge und dann fing er an zu reden. Wenn man sich da genau anguckt, was ist das, was Petrus dort verkündet hat? Was ist die Botschaft Gottes für Kirche, die in Kirche mitten hineingehört und die dazu führt, dass dieser Traum Wirklichkeit wird? Der Kern seiner Predigt ist eigentlich zusammengefasst in Vers 40. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Das ist das, was er erklärt hat. Ich habe diese ganzen Verse, die dazwischen sind, einfach mal weggelassen. Ihr seht, ich habe da so ein paar Pünktchen. Er hat angefangen, in Vers 16 dann von dem Propheten Joel her zu erklären, was da jetzt gerade passiert. Denn es gab im Alten Testament schon Verheißungen, dass dieser Tag, an dem der Heilige Geist auf alle kommen würde, kommen wird. Wenn ihr mögt, könnt ihr diese Verse gerne mal zu Hause nachlesen, die Predigt von Petrus. Aber zusammengefasst ist sie hier in Vers 40, wo steht das Evangelium. Und das ist die Botschaft, die in Kirche mittendrin steckt. Und meine Beobachtung ist, überall da, wo Kirche diesen Kern verliert, wo sie vielleicht den ganzen Rest noch hat, so das Drumherum, aber wo sie nicht mehr bei diesem Kern, dem Evangelium ist, da wird es merkwürdig und dann auch hässlich. Erst wird es merkwürdig, dann wird es ganz komisch und dann wird es meistens nicht mehr schön. Wenn sie das hier verliert, dann ist Kirche nicht mehr Kirche und dann wird es meistens merkwürdig. Aber da, wo sie das hat, ist Kirche stark, ist sie lebendig, ist sie vital und dort hat sie Ausstrahlung. Was ist denn das, worum es da geht, dieses Evangelium? Dieses Evangelium ist die grundsätzliche Botschaft von Jesus Christus, ist die Botschaft davon, dass Gott seinen Sohn auf diese Welt sandte, damit er das Leben lebt, was wir hätten eigentlich leben müssen, und er den Tod gestorben ist, den wir eigentlich verdient hätten, und dann vorausgegangen ist in die Auferstehung, die auf uns wartet. Das ist der Kerngedanke des Evangeliums, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, damit er für uns etwas tut, damit wir es nicht mehr tun müssen, und damit wir, wenn wir an ihn glauben, auf ihn vertrauen, aus Freude mit ihm leben dürfen. Es ist eben nicht diese Idee, dass wir ganz viel tun müssen für Gott, damit er uns mag, sondern es ist, dass Gott ganz viel getan hat, nämlich sogar seinen Sohn gesandt hat, der sein Leben gelassen hat für uns. Das ist der Kern von christlichem Glauben. Und wer daran glaubt, wer auf Jesus vertraut, wer sagt, ja, das ist das, was ich glauben möchte, in den kommt sogar der Heilige Geist. Und dann sagt Petrus hier, und dann sagen diese Leute hier, was sollen wir denn jetzt tun? Also wir haben jetzt deine Predigt gehört, Petrus, was sollen wir denn jetzt machen? Vers 37. Und dann hat Petrus geantwortet, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Taufe ist etwas, was ein Symbol ist am Anfang des Glaubens, was Jesus gestiftet hat. Er hat gesagt, wir sollen Menschen, die an ihn glauben, taufen. Und wo er gesagt hat, das soll so ein symbolischer Moment sein, wo man sieht, jetzt ist vorher war ein Leben ohne Gott und jetzt ist ein Leben im Vertrauen auf Jesus da. Und dann lasst euch taufen und dann wird Gott euch Sünden vergeben und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. So, das ist das, was Petrus den Leuten damals gesagt hat. Und dann, was für ein abgefahrener Vers, 41. Guckt gerne mal da rein. Der letzte Vers, da steht, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigt hat und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Menschen. Ein halbes Kapitel vorher steht, dass die Leute, die zu Jesus gehörten, ungefähr 120 Leute waren. Also am Anfang dieser Geschichte, diejenigen, die da zusammen waren und diese Feuerzungen bekommen haben, das waren 120 Leute. Und dann an einem Tag 3000 dazu. Das ist ein Wachstum von 2400%. An einem Tag. Und ich glaube, dass Gott das ganz bewusst dort am Anfang so, wenn man die Geschichte, der Apostelgeschichte weitergeht, das geht die ganze Zeit nur so weiter. Also Kirche ist ganz stark gewachsen, weil Kirche nicht so diese Idee ist, dass sie ein paar Leute sind, die alle gleich sind und die immer nur unter sich bleiben wollen, weil sie so alle so gleich sind und niemand anders dabei haben wollen, sondern weil Gott von Anfang an in Kirche diese Idee reingetan hat, das muss doch eigentlich jeder wissen, wenn das stimmt, wenn diese Botschaft von Jesus Christus tatsächlich stimmt, wenn sie nicht irgendein erfundener Quatsch ist von solchen Leuten wie Petrus, sondern wenn sie wirklich stimmt, dann muss es doch eigentlich jeder wissen. Und dann wird es diese Welt verändern, weil es ist ein Konzept, was uns unser Leben so auf den Kopf stellt, und zwar so positiv auf den Kopf stellt, dass es jeder wissen darf und sollte. Und jeder wissen dürfte, dass Gott das eigentlich für ihn vorhat. Und dann, deshalb ist Kirche von Anfang an, vom ersten Moment an, also es hat keine, ich weiß nicht, wie lange Petrus gebraucht hat. Vielleicht hat das eine halbe Stunde gedauert, bis er gepredigt hat. Vielleicht hat er ein bisschen länger gebraucht, ein bisschen kürzer. Ich weiß nicht so genau. Und es hat eine halbe Stunde gedauert und auf einmal waren es schon 3000 mehr. Abgefahren. Ich weiß nicht, wie Petrus das gehandelt hat. Also ich stelle mir das total abgefahren vor, ne? So ein paar Leute und auf einmal waren es 3000 und er musste irgendwie mit klarkommen. Oh Mann, wie mache ich das jetzt? Organisieren so ein paar Kleingruppen und wir machen Gottesdienst. Ja, wahrscheinlich hat er so weit gar nicht gedacht, sondern hat einfach angefangen, irgendwie versucht, sich mit denen ein bisschen zu treffen und denen zu helfen. Und irgendwie haben sie dann angefangen, auch gemeinsam zu glauben. Wir haben auch gemeinsam sowas wie Gottesdienste gefeiert. Sind immer zusammengekommen im Tempel. Und es gab kleine Gruppen in den Häusern, wo sie sich gegenseitig geholfen und Abendmahl gefeiert haben. Ganz spannend, diese Geschichte zu beobachten. Und der Felix wird nächste Woche ein bisschen was davon erzählen, wie Kirche sich von diesem Punkt an weiterentwickelt hat. Aber Kirche ist immer etwas, was auf die Menschen ausgerichtet ist, die noch gar nicht dazugehören. Auf unserer Webseite steht ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, der vor kurzem seinen, glaube ich, 70. Todestag hatte, weil er im KZ von den Nationalsozialisten umgebracht worden ist, einem bekannten deutschen Theologen. Und er hat gesagt, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. Also Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. Kirche hat keine Berechtigung zu sein, wenn sie nur für sich selbst da ist. Sondern Kirche muss von diesem Moment an, von dieser Idee her, von Pfingsten, Kirche für andere sein. Und muss rauswirken. Man hat immer diese Idee, dass man auch andere davon noch begeistert ansteckt. Nicht zwangsmissioniert, überhaupt nicht. Dieses komische Konzept, was Kirche irgendwann mal irgendwo hatte, gehört sowas von auf den Müllhaufen. Nein, sondern begeistert einfach sagen und einladen. Weil wenn das stimmt, wenn das wirklich stimmt, und ich verstehe, dass viele Leute sagen, ich kann das nicht glauben, weil es ist irgendwie auch übernatürlich. Aber wenn es stimmt, dann ist es die beste Botschaft, die diese Welt je gehört hat. Und da darf es und muss es irgendwie jeder wissen. Und deshalb haben solche Leute wie Petrus damals angefangen, es allen zu sagen. Die Jungs haben sich nicht einfach in ihr Haus gesetzt und gesagt, cool, wir haben jetzt so ein paar Dinge auf uns drauf gekriegt und jetzt haben wir all das hier. Geil. machen wir eine Flasche Appleboy auf und genießen das alle und freuen uns. Nein, sondern sie sind rausgegangen. Und wenn du dir dann die Apostelgeschichte durchliest und guckst, was da alles passiert ist, solche Leute wie Petrus oder Paulus, die haben ihr Leben damit verbracht, dann in verschiedene Länder zu ziehen und in verschiedene Städte und den Leuten dort zu sagen, hey, da in Jerusalem ist mit diesem Jesus was ganz Besonderes passiert, das müsst ihr alle wissen. Und innerhalb von 3 Jahrhunderten sind aus 120 Menschen oder sagen wir 3000 Menschen am ersten Tag 30 Millionen Menschen im Jahre 350 nach Christus, also ungefähr 300 Jahre später, war die Hälfte des Römischen Reiches, die Hälfte der Bevölkerung des größten Teils der Welt, gläubige Christen. Und das hat nur deshalb funktioniert, weil sie nicht unter sich geblieben sind, sondern weil sie es anderen erzählt haben. Für diejenigen von uns, die sagen, ich weiß selber noch gar nicht so genau, ob ich das alles glauben kann oder was ich damit anfangen soll oder so, ich würde sagen, wenn das so viele Menschen in der gesamten Geschichte und auch heute auf diesem Planeten so begeistert, was damals da passiert ist, dann lade ich dich ein, dich damit zu beschäftigen. Nordstern möchte eine Kirche sein, die sagt, wir wollen einen Raum schaffen für Menschen, die das auch erst noch entdecken müssen. Die auch sagen, vielleicht muss ich da erst noch ein paar Fragen stellen und vielleicht möchte ich das auch erst noch miterleben und ich weiß es noch gar nicht so genau. Dann möchte ich dich wirklich, wie Petrus damals, auffordern, ja, dann mach das. Beschäftige dich damit. Wenn das stimmt, dann ist es so wichtig und dann ist es so gut für dich. Und dann hat es so viel Potenzial, so vieles in dir zu verändern. Dann bleib da dran. Und wir wollen bei Nordstern eine Kirche sein, die auch solchen Menschen, die eben noch nicht glauben, die noch nicht sagen, dieser Jesus ist der, an den ich glaube, sagen, hey, du kannst genauso dazugehören. Du darfst hier mit reinkommen, mitgucken, mit ausprobieren, mit Fragen stellen. Komm mit all deinen Zweifeln und Gedanken und lass uns ins Gespräch kommen. Wenn du jemand bist, der sagt, ja, das ist alles schon das, vielleicht sogar von Kindheit an, dass ich das glaube oder irgendwann hat es bei dir angefangen, dann glaube ich, ist diese Idee, die Paulus hier am Anfang gelebt hat, dass es nicht etwas ist, was wir für uns behalten dürfen, in gewissem Sinne. Eine entscheidende Idee. Dann will dieser Geist Gottes dich gebrauchen, damit das nicht nur deine Sache bleibt. Oder er will uns gebrauchen, damit das nicht nur unsere Sache bleibt. Und dann will er Nordstern gebrauchen, damit das nicht nur die Sache von den Leuten, die hier dazugehören, bleibt. Nicht, damit wir eine große, tolle Kirche werden. Es geht nicht um Zahlen. Aber weil diese Botschaft mich so verändert und so gut ist, möchte ich eigentlich, dass Menschen, die ich kennenlerne, die auch kennenlernen, wegen den Menschen. Und dann lass dich vom Geist Gottes, lass dir von ihm Glauben geben, lass dir von ihm Kraft schenken, lass dich von ihm leiten, benutze seine Gaben, hab seine Freude, lass dich von ihm verändern, nimm seinen Auftrag an und erleb vielleicht sogar Wunder. Mit ihm, nicht für ihn, sondern mit ihm zusammen, Kirche für andere. Vielleicht habt ihr jetzt die ein oder andere Frage. Dann wäre es interessant, wenn ihr so nett seid und euch die mal aufschreibt. Und dann haben wir nachher die Möglichkeit, dass der Micha, der irgendwie verschwunden ist, ach, da hinten ist, die mir nachher stellt. Und darauf freue ich mich. Und wir hören jetzt ein Musikstück noch. Bevor wir das hören, möchte ich gerne noch ein Gebet sprechen. Nutzt die Zeit dieses Musikstücks, um euch Gedanken zu machen vielleicht, das Ganze durch den Kopf gehen zu lassen. Und danach feiern wir dann das Abendmahl. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du diese Geschichte von Petrus so weitergeschrieben hast. Es war schon enorm spannend, was du in den letzten Wochen, was wir angeguckt haben, mit ihm getan hast. Aber dieser Moment, er muss so abgefahren gewesen sein für ihn, wo er auf einmal mit seinen Freunden dort zusammen saß und gewartet hat und auf einmal kam der Heilige Geist und das hat irgendwie so alles verändert. Es war irgendwie so der Moment, als hättest du den Schlüssel reingesteckt und rumgedreht, als wäre da eine neue Kraft auf einmal in ihnen gewesen. Und es ist faszinierend zu sehen, wie sie von dort an gelebt haben. Danke dir, dass du ein Gott bist, der nicht einfach nur von uns Dinge fordert, sondern der uns beschenken will und der mit uns zusammen die Welt verändern will. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass du uns deinen Geist gibst. Ich bitte dich heute, dass du jedem von uns deinen Geist schenkst, dass wir erleben, dass sich genau diese Wirkung in unserem Leben ausbreitet. Bitte komm, Heiliger Geist, und verändere uns. Und schenk uns Glauben, schenk uns Kraft, schenk uns Freude, schenk uns Vertrauen auf Jesus Christus, schenk uns Berufung und schenk uns Momente, wo wir wirklich merken, du bist da. In Jesu Namen. Amen.